Keiner singt Eduard so schön und laut, doch so zart, ach, keiner kann das so am Paar. Er macht sich glücklich und froh, keiner lacht wie Eduard und keiner spricht so hoch, gelad die allen dümmsten Redenarten. Ja, er ist wirklich hoch, er pfeift aber wie manche Melodie, denn er ist ein Genie, Eduard, mein Papagei. Keiner singt wie Eduard so schön und laut, doch so zart, mal im Tenor und mal im Bass. Ob seine Stimme schnarrt, ob seine Stimme knarrt, mir macht der Eduard Spaß. Ich hab, das ist bestimmt nicht alltäglich, mich so in seine Stimme verliebt. Ich frag mich selber, wie ist das möglich, dass sie so große Freude mir gibt. Und dann singt er immer Lorra. Und dann sagt er, liebe mich. Und dann ruft er immer Küsschen. Und ich hab so viel Liebe für dich. Und er pfeift aber wie manche Melodie, denn er ist ein Genie, Eduard, mein Papagei. Keiner singt wie Eduard so schön und laut, doch so zart, mal im Tenor, mal im Bass. Ob seine Stimme schnarrt, ob seine Stimme knarrt, mir macht der Eduard Spaß.